Es ist still auf den Straßen Goslars. Den Straßen, auf denen nun Karl Soest, Deutschlands letzter großer Trinker, zu Grabe getragen wird. Schweigend stehen einige Passanten, so gerade es geht, Spalier. Es sind seine Freunde, die gekommen sind. Voller Wermut. Ja, sie sind früh auf den Beinen, sehr früh. Und sie fragen sich, na, hast schon gefrühstückt? Nee, keinen Tropfen. Erinnern wir uns kurz zurück an Soests erfülltes Leben. Ja, er war einer dieser Typen, die immer in der Straßenbahn die alten Damen geärgert haben. Und immer zu ihnen sagte, Mensch, du siehst vielleicht hässlicher aus. Und die Dame sagte, Sie sind ja betrunken. Ja, aber morgen bin ich wieder nüchtern und du bist immer noch hässlich. Und jetzt bewegt sich der Trauerzug auf uns zu. Der Trauerzug, der sich vor dem Trinkerheim formiert hat und nun langsam zur ganz in Schwarz ausgeschlagenen Bierhalle zieht, wo zu Ehren des Toten noch eine Trauerrunde spendiert werden soll. Es ist ein ergreifender Zug, der sich dann uns vorbei bewegt. Den Anfang bildet ein Flaschenmeer. Ihm folgt der Kranz des Bundes deutscher Gewohnheitstrinker. Ihm folgen die Vertreter der getränkeverkaufenden Industrie, die Winzer, die Brauer, die Sodbrenner. Und hinter ihnen die Abordnung der deutschen Trinkerjugend. Prächtige junge Burschen, deren rote Nasen davon künden, dass ihnen Karl Soest Vorbild war und bleiben wird. Der Zug hat jetzt sein Ziel erreicht, soeben verfinstert sich die Sonne und gleich wird die Kapelle das Requiem aus dem Trinklieder-Potpourri von Hasi Osterwald anstimmen. Doch zuvor sehe ich noch, dass der Sarg an uns vorbeigetragen wird. Er wird getragen von Zechbrüdern aus allen Teilen Deutschlands. Ich sehe die hochgewachsenen, blonden Säufer aus Friesland. Pichler aus dem Rheinland, gedrungene Alkoholiker aus Bayern und auch einige Hamburger, die ja immer dabei sind, wenn es gilt, einen sicherzustellen. Nicht umsonst heißt es, oh Hamburger Land, dir sind alle Laster unbekannt. Nur Unzucht, Sauferei und Neid, die kennt man hier seit einiger Zeit. Ich nehm zurück. Man kennt sie ja schon länger. Der Zug hat jetzt sein Ziel erreicht, die Sonne verfinstert sich und jetzt werden wir Soest noch einen kurzen Gruß zu rufen. Einen Gruß, dem wir uns alle aus vollem Herzen anschließen wollen. Karl Soest, Prost!